Das Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Dann begrüße ich euch recht herzlich zur Sitzung der AGÖA-NRW am Freitag, 6.8. Es ist jetzt 21.07 Uhr. Die Anwesenden tragen sich gerade ins Protokoll ein. Ich beginne dann mal mit der Tagesordnung. Genehmigung der Tagesordnung. Gibt es Einwände oder Ergänzungen? Das ist nicht der Fall. Genehmigung des letzten Protokolls. Das war vom 23. Juli und ist im Pad verlinkt. Gibt es hier Ergänzungen oder Einwand? Das ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir zu BPM-Blogbeiträge erledigt. Da hatten wir in den letzten 14 Tagen eine Pressemitteilung zu dem Quarantänebegriff von Familienminister Stamm. Piraten empfehlen Familienminister Stamm, den Begriff Quarantäne nachzuschlagen. Vom 29. Juli. Dann haben wir eine Pressemitteilung zu unserem neuen Landesvorstand geschrieben. Die ging am 2. August raus und eine Pressemitteilung Datenschutzpanne im Impfzentrum Essen veröffentlicht am 4. August. Gibt es Anmerkungen dazu? Dann mache ich direkt weiter. Presseoffene geplante PMs Blogbeiträge. Da haben wir den Blogbeitrag Infoabend der AG Gesundheit und Pflege. Der ist am 13. August. Der Blogbeitrag ist fertig. Zeile 51 hat sich erledigt, Freigabe ist drin, Header haben wir auch und der geht dann morgen um 10 Uhr online mit einem entsprechenden Tweet. Und dann hatte ich noch eingetragen, eine Pressemitteilung oder Blogbeitrag zu der Großdemo am 28. August. Da würde ich mich jetzt morgen, übermorgen drum kümmern, dass wir da einen Text haben. Gibt es sonst noch Ideen zu Pressemitteilungen, Blogbeiträgen? Ist am 13.8. nicht auch irgendwie Europa-Tag oder irgendwas war da? Keine Ahnung. Wird mir nur gerade im Kopf rum, hätte jetzt gerade aber auch keine Idee. Okay, dann haben wir nächster Tagesordnungspunkt, der Request-Tracker. Da hatten wir diese witzige Nachfrage, ob unsere Pressemitteilung auch ungegendert online gehen kann, darf. Das hat man im Lattenhaus besprochen und entsprechend habe ich auch geantwortet, kam aber nichts mehr zurück. Applaus. ist da sonst noch irgendwas drin? Ich habe jetzt heute nicht geguckt. Ich habe uns wohl mal, das habe ich in der Vorstands-Queue gefunden, den Jahresbericht der Rheinbahn in unsere Queue gepackt. Wenn jemand da Interesse hat, sich da durchzuwälzen, kann er gerne den Link haben von mir. Ich wollte auch noch den Oliver Bayer fragen, ob ihn sowas interessiert. Ansonsten, glaube ich, können wir dieses Ticket auch stillschweigend schließen. Gut, wenn es dazu nichts mehr gibt, dann wären wir bei Social Media. Wer mag dazu was berichten oder anmerken? Also ich bin da gerade bei. Ich versuche gerade die Zahlen hier noch herauszusetzen. Ich habe jetzt gerade Facebook jetzt schon fertig, dass da jetzt in den letzten Tagen nicht sehr, sehr viel groß Interaktion jetzt da drauf war, halten sich die Zahlen derzeit noch in der Waage. Also wir haben ein bisschen was bei Facebook auch mit rausgepackt, glaub, aber der Hauptteil, der lag jetzt bei Twitter. Und da gucke ich mir jetzt gerade aktuell die Zahlen noch an. Die will ich gleich noch nachreichen dann. Vielleicht sogar am Ende nochmal den Punkt vielleicht nochmal wieder aufrufen. Da steht noch Retweet-Tool drin im Pad. Genau, ja. Davon hatten wir es ja. Da habe ich das mal frecherweise eingetragen. Vielleicht mag Isanda dazu was sagen, die war so begeistert. Ja, kann ich gerne. Ja. Weil gestern, also Tool ist eigentlich ganz, ganz simpel. Programm, was man selber stricken kann, hat mein Mann. Ich kann es nicht beurteilen. Also es geht darum, wenn man Tweets entdeckt, kann man die natürlich sofort retweeten, man kann sie aber auch in Abständen, damit nicht ein Sonnenschimmer auf einmal kommt, sondern zur Geltung. Und in Tool kann man also für welche das Ganze klitter, als es ist. Das Ding hat mir also 5 Jahre lang die Arbeit enorm erhört. Wenn der Sascha und ich sagen, weil ich fähre der Verkehr... Was ich mich frage ist, warum man für dieses Tool einen Server hat, der 5 Euro kostet. Elder, hattest du da mal irgendwie nachgefragt? Ich habe leider das Tool nie ganz verstanden und daher kann ich jetzt auch nicht sagen, wie viel Technik jetzt dahinter steckt, dass tatsächlich dann dieser 5-Euro-Server dafür unbedingt notwendig ist. Da wäre es ganz gut gewesen, Daniel dabei zu haben, der zumindest unsere Servertechnik kennt und zumindest technisch dahinter stehen kann, um zu wissen, ob das jetzt tatsächlich notwendig ist oder nicht. Also aus dem, was jetzt Isan gerade berichtet hat, heraus würde ich mich jetzt auch wundern, wofür man für diese Leistung dann auch tatsächlich einen Server braucht, der tatsächlich dann auch 5 Euro im Monat benötigt. Kann auch sein, dass Sascha einfach den Server hat, das da drauf laufen hat und einfach diesen Server abschalten will, weil der einfach quasi sich langweilt und einfach sagt, okay, wir haben aber nur dieses kleine Tool drauf und das würden wir dann woanders hinsetzen. Kann auch sein, dass es auch einfach in unsere Infrastruktur entweder integrierbar ist. Aber mehr dazu, glaube ich, eher von der Technik, beziehungsweise auch von Sascha dann auch. Ich weiß, Sascha hat auf dem eigenen Server und da die bisher lief ja immer, war an, da die ist er halt wegen, ob er den. Wer kann sich denn darum kümmern, da vielleicht nochmal beim Sascha nachfragen, ob da wirklich Kosten entstehen? Da müsste dann natürlich der Landesvorstand entscheiden. Oder ob sich vielleicht auch andere gemeldet haben, ob man das gemeinsam nutzen kann. Also ich hatte gehört, dass gegebenenfalls die Piraten Sachsen da auch Interesse dran haben. Da wäre der Tillmann, der Archivar, vielleicht ein guter Ansprechpartner. Wie gehen wir da jetzt weiter? Wenn ich an die Verständnis habe, wenn du sagst, ich brauche das und... Musst du nicht, Isan, ich unterstütze dich. Naja, unterstützen in der Twitter-DM ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Ich kann aber erklären, wenn sie was nicht versteht, oder? Das würde Sascha auch. Das ist kein Problem. Ich kann eben nicht antworten, wenn er sagt, habt ihr oder das. Und dann wäre mein Vorschlag, dass wir konkret fragen an diesen Herrn Sascha. Ich kenne ihn leider nicht aus dem Kopf jetzt gerade, was genau er für Voraussetzungen braucht, damit wir das Tool bei uns eventuell auf NRW-Technik umziehen können. Das heißt, welche Programmiersprache hat er für das Tool verwendet? Was muss da an Voraussetzungen sein für den Server? Dann können wir das bei Daniel einreichen und dann kann er weitergucken. Ja, also ich kann Isan nur nachvollziehen. Mir würde das genauso gehen. Ich fange kein Gespräch an und stelle Fragen, wo ich dann Antworten bekomme, die ich nicht verstehe. Also das macht irgendwie relativ wenig Sinn. Haben wir denn irgendjemanden außer dem Daniel, der dieses Gespräch führen kann? Es brennt ja auch so ein bisschen. Also das soll ja jetzt innerhalb der nächsten 10 Tage müsste das über die Bühne gehen. Wer ist denn der Sascha überhaupt? Es ist Sascha Ruschel aus, ich weiß nicht, Bavü ist es oder? Nee, Rheinland-Pfalz, glaube ich. Desur ist der Nick. Also der ist der Verwalter, also bisher war er für, egal wer, er hat die führt und quasi, ich weiß nicht, mit Sascha schreiben, so offen. Mit Daniel, ja, mit. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, dass du diese Konversation zumindest schon mal anfängst, dass er weiß, dass hier ernsthaftes Interesse besteht. Vielleicht sagt er ja auch, nee, das nimmt der Bund jetzt doch oder keine Ahnung. Und dass Harry vielleicht 3-4 Fragen formuliert, die du dann mal so weitergibst und in der Zwischenzeit müssten wir dann den Daniel bitten, sich dann da einzuklinken, wo deine Konversation dann aufhört, Isan. Machen wir das so. Harry, kannst du da so ein bisschen was formulieren? Ich habe jetzt gerade 20 Sekunden den Kopfhörer nicht aufgehabt. Worum geht's? Isan wird sich mit Sascha in Verbindung setzen. Es wäre aber super, wenn du vielleicht so 3-4 Fragen formulieren könntest, technischer Hinsicht, die sie dem Sascha dann schon mal stellt, damit er weiß, dass wir Interesse haben und alles Weitere müsste dann ja ohnehin über den Daniel laufen. Ja, Isan soll mich einfach ansprechen. Ich bin morgen und Sonntagabend auf jeden Fall online. Dann kriegst du es von mir. Okay, super. Und wir haben jetzt auch die Twitter-Zahlen. Mag jemand was dazu sagen? So, ich war jetzt gerade kurz davor, noch die YouTube-Zahlen noch zu kriegen, aber wir haben jetzt nur Facebook und Twitter jetzt inzwischen bekommen. Aber auch hier sieht man zwar negative Prozentzahlen in dem Verlauf, aber ich denke mal, dadurch, dass jetzt auch der Wahlkampf langsam hochfährt und auch die Sommerpause jetzt auch langsam auch ein Ende absehbar ist, dürfte es da jetzt auch wieder die Zahlen dann auch wieder steigen, weil die auch im Monat davor auch schon wieder nochmal stark hochgegangen sind. was dabei ist. Bei Twitter gab es zwei Top-Tweets, jetzt aktuell für den jungen Monat August noch. Da gibt es also einmal den tollen Tweet mit Piraten bekommt ihr Internet an jeder Milchkanne und so weiter. Und auch im Juli auch traurigerweise ein Top-Tweet mit 18.600 Impressions, und zwar indem wir uns auch noch um das Hochwasser gekümmert haben und auch ein bisschen auch gesagt haben, dass alle da bitte auf sich aufpassen sollen. Ansonsten sind die Zahlen weiterhin stabil, und ich bin auch guter Dinge, dass das sich auch nochmal nach oben hin verbessert. Gibt es noch Fragen oder Ergänzungen? Dann machen wir weiter. Webseite NRW. Wir haben da nach wie vor ein Pad, wo man eintragen kann, wenn einem irgendwie auffällt, dass da was kaputt ist oder komisch ausgedrückt oder überaltet. Und ich habe hier drei Links reingepackt zu Seiten, die ich geändert habe. Also klar, ich habe den neuen Vorstand eingetragen, und im Impressum habe ich den Bild eingetragen. Und dann habe ich mir den Menüpunkt Wahlenprogramm mal angesehen und festgestellt, dass bei den vergangenen Landtags- und Bundestagswahlen da ganz viele kaputte Links waren. Teilweise gingen die auf Seiten zurück, mischen irgendwas, die's von der Bundespartei, die es nicht mehr gibt, oder auf Smartgerecht, was es nicht mehr gibt. Und habe das Ganze also ausgedünnt. Es ist jetzt, das Notwendigste ist immer drin, das jeweilige Programm und die jeweilige Liste oder Webseite der Kandidaten. Die Vorstandsseite, die klickt ihr jetzt bitte einmal an, und dann staunt ihr. Das tue ich gerade in der Tat, und kann nur sagen, Respekt für deine Arbeit. Sieht gut aus. Ja, ich war das gar nicht. Wollt ihr mal raten, von wem dieses schöne Pick ist, da der Header da oben? Oder wollt ihr einfach Mika applaudieren? Wollte ich gerade sagen. Ich auch. Das war doch Mika. Geil. Schön, ne? Okay, und mit Mika geht's dann, glaube ich, auch weiter, was die Webseite angeht, richtig? Oh ja, ganz viel Text. Dann leg mal los. Und zwar habe ich hier stehen, gegebenenfalls Redesign der Startseite im Zuge der Bundestagswahl. Da ist ein Link dabei, da könnt ihr gerne alle mal draufklicken, da ist mein Konzept. Ich warte kurz, bis ihr da alle draufgeklickt habt, weil erst dann kann ich weiterreden. So, ich glaube, jetzt haben alle draufgeklickt. Und zwar, mein erster Punkt, den ich hier eingefügt habe, wenn ihr das mal mit der jetzigen Piraten-NRW-Seite vergleicht, denke ich, subjektiv, Vorsicht, dass die Webseite so einen etwas professionelleren Eindruck macht als die jetzige Webseite, in der Presse und Blogbeiträge in einer Spalte aufgelistet sind. Dann muss ich einmal kurz gucken, was mein nächster Punkt ist. Ermöglicht Hervorhebung wichtiger Termine, Informationen, Plattformen etc. Das sieht man hier gut mit diesen Infoblöcken. Da kann man alles reinschreiben, was man möchte. Hier steht jetzt Wahlprogramm 2021, aber das kann man ganz leicht anpassen. Der Wahlwerbespot da unten ist auch bis jetzt nur ein Beispiel. Die einfach abzuändernden Themenblöcken habe ich ja gerade im Prinzip schon gesagt. Dann auch ein großer Punkt, die PMs und Blogbeiträge sind trennbar. Das war vorher nicht so. Wie gesagt, da sind alle in einem Feed hier aufgeführt worden auf der Startseite. Dann finde ich auch, Vorsicht, subjektiv, es sieht ein bisschen moderner aus. Ein bisschen mehr wie wirklich die Webseite einer Partei und nicht wie ein Blog. Dann durch die PMs wird eine gewisse Beliebigkeit vermittelt. Das hat die Vaku mir gesagt, wenn du das kurz erklären könntest. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ja, ich habe das auch schon mal in Hinblick auf die... Oh, Moment mal eben. Frosch im Hals. Mit Hinblick auf die Bundesseite gesagt, wenn man auf der Startseite einfach nur eine PM nach der anderen hat, dann... Wenn ich zum ersten Mal schaue, was machen eigentlich die Piraten, dann entsteht da so eine, durch die Themenvielfalt, irgendwo auch eine absolute Beliebigkeit. Man erkennt keine Schwerpunkte, oder man erkennt nicht, woran die Piraten arbeiten oder solche Dinge. Deswegen finde ich eine andere Lösung auf jeden Fall erstrebenswert. Gut, danke. Dann Blogaufteilung kann beliebig angepasst werden. Ja, man kann alles hin und her schieben, wie man möchte, da entstehen keine Probleme. Was ich auch noch anbringen wollte, dass birgt so auch einen viel größeren, kreativeren Spielraum, den man ausleben kann, weil vorher war es die Seitenleiste, die man kreativ gestalten konnte. Jetzt ist es im Prinzip die gesamte Webseite. Das freut mich als gar nicht mal so professioneller Grafikgestalter natürlich auch. Und dann hier ist noch eine Idee von der Vaku. Bei Bedarf würde ich eine Schulung für kleinere Änderungen an der Webseite anbieten mit PowerPoint-Präsentation und allem möglichen. Ja, das war mir besonders wichtig, weil ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn wir das ändern, erstmal Zustände kriegen, weil alles anders aussieht. Und wenn ich dann neue Beiträge einstelle oder wir auch entscheiden, wir machen jetzt zum Beispiel das Thema Versammlungsgesetz da oben auch mit rein, dann möchte ich natürlich wissen, wie das geht und dann nicht erst wieder doof umfragen müssen. Danke, Vaku. So, dann jetzt noch kurze Erklärungen habe ich ja auch als Punkt. Jede Textpassage, jeder Knopf, jedes Bild, sowie das gesamte Layout und das Piratenlogo sind änderbar. Die piraten.mikagertenbach.de Webseite ist nur ein Beispiel. Jeder Änderungswunsch ist umsetzbar. Das ist vielleicht ein bisschen eine Hyperbel, aber so gut wie alles, was man da jetzt sieht, kann man auch ändern. So, und dann, es geht nur bis auf kleine Änderungen um die Startseite. Nächster Punkt ist, ich würde mich bereit erklären, jetzt wo ich die ganzen Sachen vorgeschlagen habe, die Änderungen natürlich auch vorzunehmen, wenn man mir einen temporären Zugang zu der Webseite geben würde. Dann noch als Hinweis angemerkt, ich mache schon nichts kaputt, hat man ja am Krähennest gesehen. Das war viel Text. So, jetzt mal her mit eurer Meinung. Erstmal jede Menge Fragezeichen, die ich gerade über meinem Kopf habe. Ja, gerne, frag. Ist das ein komplettes Theme, was du einspielen willst, oder sind das einzelne Elemente, die du selber programmieren musst? Nein, ich muss dann nicht selbst programmieren. Das ist alles so, dass ich im Prinzip nur einmal kopieren drücken muss und dann ist es auf der Webseite. Gut, ist das, ich sag mal, brauchst du administrativen Zugang oder reicht dir ein normaler Zugang? Es reicht Zugang, dass ich Zugang zu dem Seitenbearbeiter habe, also zu diesem Customizer und zu dem Seitenbearbeiten-Ding. Also würde dir ein normaler Redakteurszugang reichen? Ja, ich denke schon. Hängt davon ab, ob man Seiten bearbeiten kann und neue anlegen kann. Das können wir dir ja einrichten, dass du das dann kannst. Ja, gut. Ich habe darunter geschrieben, bitte, wenn wir das beschließen, unbedingt Ticket bei der AG Technik aufmachen, weil die vergeben das. Ich meine, ich habe zwar die Zugänge, aber ich mache das nicht ohne explizite Anweisungen von Daniel. Das heißt, wir brauchen mindestens einmal das Ticket, gerne auch mit Referenz auf mich, dann kümmere ich mich mit Mika darum. Ja, aber Mika hat keine Piratenpartei-E-Mail. Also da müssen wir gegebenenfalls irgendwie tricksen, ne? Deswegen sage ich ja, der Mika, der wohnt keine 30 Minuten mit dem Auto von mir weg. Das heißt, grundsätzlich ginge das schon. Ich habe doch administrativen Zugang, oder? Ja, habe ich. Also von daher, ich musste mich jetzt gerade selber nochmal eben vergewissern, sorry. Dementsprechend, wenn alle Stricke reißen und die AG Technik sich blöd anstellt, dann setze ich mich mit dem Mika zusammen und dann kriegen wir das irgendwie geregelt, wenn wir offenes WLAN oder sowas haben. Dazu möchte ich auch eine Sache sagen. Und zwar habe ich einen Trick, was sowas angeht, und zwar diese Piraten-E-Mail-Adresse-Beschränkungen, zumindest bei der Piratenkarte und anderen Piratentools war das so, hat mir der Daniel Bescheid gesagt, die gilt nur dafür, dass man, dass es scannt, ob das Wort Piraten in der E-Mail-Adresse ist, und ich habe halt eine E-Mail-Adresse, wo auch das Wort Piraten drin ist, und mit der hat das eigentlich dann die meiste Zeit funktioniert. Ich weiß nicht, wie das bei WordPress ist, muss man gucken. Wie gesagt, wenn wir das beschließen, ich bin durchaus Fan von den Änderungsvorschlägen, so weit, dass ich da sagen würde, ich guck, dass ich da irgendwie unterstützen kann. Und notfalls machen wir das, wie gesagt, da wir relativ nah aneinander sitzen, setze ich mich mal einen Abend ins Auto und dann machen wir das über meinen Zugang. Finde ich gut. Elder, Tatjana, Isan, was meint ihr denn? Komplett aus mit den ganzen Ihnen, vor allen Dingen. Sorry, Tatjana? Ja, also erstmal danke, Nika, für deine Arbeit. So als Blindi weiß ich jetzt nicht genau, wo die Änderungen sind, aber danke. Und wenn er dich dann mit Harry zusammensetzt, kriegt er das auch hin. Finde ich cool. Also ich bin begeistert. Also ich sehe, also ich wüsste jetzt nichts, wo ich jetzt hier dran rummaulen würde. Maximal an der Schriftart oder sonst was, aber das sind diese Kleinigkeiten, an denen wir ja. Die glaube ich, das kleinste Problem hier sind. Ja, das ist jetzt hier alles auf. Hör auf zu lachen. ja, aber doch, also ich bin da schon begeistert. Also auch gerade die Aufteilung, dass auch gleich alles auf einmal dann auch zu sehen ist und auch vor allen Dingen auch übersichtlich dann auch zu finden ist. Das ist schon mal sehr gut, sodass man sich nicht mehr verloren auf dieser Seite dann auch einfindet, sobald man da einmal drauf geht. Also danke erstmal und ich denke mal, für alles andere, was da noch zukommt, kriegen wir bestimmt noch was hin. Ich habe noch eine Frage, Mika, und zwar, wie viel an Textarbeit steht denn dann so an? Beziehungsweise ich könnte auch fragen, wo hast du jetzt die Texte her, da ganz oben zu dem Programm? Diese Texte sind theoretisch Platzhalter, die sind von der Bundeswebseite von 2017. Das heißt, da stände für uns nochmal Textarbeit an, in jedem Falle, und zwar immer, wenn wir da so, wie nennt man das dann, einen Themenblock oder sowas neu machen, richtig? Ja, also das ganz oben könnt ihr natürlich auch so lassen, aber das ist halt ein relativ kurzer Text, das dürfte jetzt nicht so super schwierig sein. Sonst kann ich da auch was hinschreiben, nur ich bin halt nicht besonders wortgewandt. Das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen Buchstabenbrei. Und von diesem ersten Themenblock habe ich jetzt unten zwei Buttons, mitmachen und der Landesverband. Sinnvoll wäre, also es war doch jetzt aber gedacht, dass jetzt dieser erste Themenblock Bundestagswahl ist, ne? Das heißt, dann wäre es doch gut, wenn man da, sag jetzt mal so, auf diese Seite Bundestagswahl 21 oder direkt auf die Kandidatenseite klicken kann. Ja, wie gesagt, man kann jeden Knopf abändern. Warte, ich schreibe es mir eben auf. Welche beiden hast du gesagt, hättest du gerne als Knöpfe? Bundestagswahl und die Kandidaten. Danke. Bundestagswahl 2021, genau, und die Kandidaten. Das war jetzt aber auch eigentlich nur mal so ein Beispiel. Ja, habe ich aufgeschrieben. Und die Textlänge, ist die in etwa so wie das, was du da jetzt reinkopiert hast? Oder ist das die empfohlene Länge? Ich habe mir das zum Beispiel auch noch nicht auf dem mobilen Gerät angeguckt. Muss man da vielleicht auch dann beachten, dass man da nicht zu viel Text reinpappt und nicht zu wenig? Also, Mika, darfst gerne antworten. Ich lasse dir den Vortritt. Okay, danke. Also es wäre gut, wenn das so in dem Format wäre mit dem Überschrift drei Zeilen, wie es bei den beiden ist, weil das passt sehr gut mit der Grafik, die daneben liegt. Sonst müsste ich die Höhe nochmal anpassen. Und es sieht auf mobil schöner aus, wenn es kürzere Texte sind. Das hatte ich schon den einen Tag ausprobiert. Weil die gab es auch noch in der längeren Version, deswegen. Dann hake ich an dieser Stelle mal eben kurz ein. Mika, besteht die Möglichkeit, hinter diesen Teaser-Texten, die wir da jetzt haben, noch sowas wie Read More einzulegen? Ja, das geht. Weil dann haben wir nämlich direkt da auch den Link zu dem direkten, kompletten Beitrag und dann können wir da auch den Permalink dann nochmal verlinken. Ja, warte, ich mach's rein. Beziehungsweise ich mach's nicht rein, ich schreib's mir auf. Also ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir da nicht so viel Text reinmachen müssen. Du hast ja sowieso immer einen Teaser, diesen ersten Absatz in jeder PM. Und das ist der sogenannte Teaser-Text, den wir dann entsprechend da auf der Startseite automatisch dann haben. Wenn ich Mika jetzt richtig verstanden habe. Ach, du redest von den Pressemitteilungen. Ja, die kommen ja auch mit da drauf, oder nicht? Ja, die sind ja weit unten. Ich dachte, wir wären noch ganz oben mit dem, wer soll regieren, wenn Digitalisierung die Welt umkrempelt. Ja. Ja, aber das kann man doch auch ändern. Und da gibt es doch bestimmt auch sowas wie einen Ziehharmonika-Effekt oder sowas. Ja, das geht. Aber die Texte müssen wir schreiben, Harry. Ja, das ist mir bewusst. Ich gebe nur meine Ideen in die Runde. Und die Sachen, ich sag mal, wenn es nur solche kleinen Sachen sind, dann habe ich da überhaupt gar keinen Stress mit, da oben eine Ziehharmonika reinzupacken und dann so kleine, kurze, knackige Sachen, wie beispielsweise unsere Positionen zu bestimmten Themen. Dreizeiler. Ich schreib's auf die Wünscheliste. Und da war der Harry weg. Sorry, ich bin gerade ein bisschen Trigger-happy. Ich meine Click-happy. Habe ich was verpasst? Nein, du hast nichts verpasst. Okay, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir das jetzt einmal formal beschließen, dass wir das ändern wollen. Harry und Miss Now setzen sich zusammen wegen der Zugänge und Stopp. Ja? Wegen Zugang bitte die AG Technik anschreiben. Wenn die da Probleme macht, dann kümmere ich mich drum. Mit Mika zusammen. Ja, ich frag den Daniel. Oder so. Was aber nicht heißt, wenn Mika irgendwie Probleme kriegen sollte, dass er mich nicht trotzdem vorher schon fragen darf. Okay, du bist jetzt ganz leise, Harry. Ich sagte, das heißt aber nicht, dass Mika, wenn er irgendwie auf Trouble kommt und Daniel nicht erreicht, mich auch nicht ansprechen muss. Nicht ansprechen darf, so rum. Also ich stehe trotzdem zur Verfügung, wenn irgendwas ist. Gut, vielleicht können wir dann im Pad irgendwie so eine kleine Abstimmung reinschreiben. Wir beschließen, dieses Konzept umzusetzen oder sowas. Dann frage ich einmal von oben ab. Dafür, dagegen, Enthaltung. Harry? Ich war schon so frei und habe mich ins Pad eingetragen bei dafür. Elder? Dafür. Mika? Ich bin auch dafür. Hey, Tatjana? Ich bin auch dafür, Isan. Na klar doch. Das war einstimmig. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, das freut mich. Fettes. Ja, kann man nicht anders sagen, sieht wirklich gut aus. Ja, Arbeit vergeben können wir. Gibt ja sogar Menschen, die sich freiwillig anbieten, das finde ich besonders toll. Was das macht mich denn auch. Sowas? Das habe ich am Mittwoch gemerkt, aber das ist eine andere Geschichte. Lass uns weitermachen mit der Sitzung, bitte. Gut, nächster Punkt, Krähennest. Da gibt's eigentlich nichts Neues, oder Mika, hast du noch was gemacht? Ich habe 2 Podcasts entarchiviert, aber sonst nichts. Ich hatte viel mit der NRW-Seite zu tun. Okay, ich habe wegen einer ganz anderen Geschichte mal wieder kurz mit Bernd Pirat DM'd und habe ihn mal ganz naiv gefragt, ob er vielleicht Lust hätte, im Krähennest wieder mitzumachen. Er soll mal auf die Seite schauen und wie schick die ist. Und ich habe da noch keine negative Antwort, sondern nur so ein, ja, ich schau mal, nur damit ihr das im Hinterkopf habt. Bernpirat ist ja, glaube ich, den Älteren hier auch noch ein Begriff. Okay, dann haben wir als nächstes Veranstaltungen, Termine, Aktionen. Wortmeldung von Mika noch. Ach, sorry, Mika. Hast du ihm nach dem Account gefragt? Twitter-Account? Ja. Nee, das hatte ich schon mal, das ist ja schon ewig her, ne? Als wir drüber gesprochen haben, das ist schon 2 Monate her, oder? Ja, hätte ja sein können, dass du ihn trotzdem gefragt hast. Alles gut, danke. Nee, aber ich werde ihn nochmal fragen, ob er weiß, welche E-Mail dahinterlegt ist. Dass man vielleicht tatsächlich einfach mal ein neues Passwort anfordert. Also es geht um den Twitter-Account vom Krähennest. Ich frage ihn nochmal, ob er da irgendeine Möglichkeit sieht. Danke, Dean. Veranstaltung, Termine, Aktionen. 23. August, 19 Uhr, Datenschutzschulung im Mumble. Dann haben wir die Großdemo, haben wir schon drüber gesprochen, am 28. August, die Wahlen am 26. September und unsere Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 23. und 24. Oktober. Habt ihr da noch Ergänzungen? Okay, unter Organisatorisches haben wir nichts stehen. Dann werden wir bei Sonstiges. Hier ist nochmal das Pad verlinkt für die Wahlkreiskandidatinnen. Wir sollten vielleicht, also die Idee war ja, auch wenn es nur 4 sind, da trotzdem noch eine eigene Kandidatenseite zu machen. In dem Fall muss ich das nicht gendern, das sind alles Jungs. Ich fände jetzt aber, so wie wir das bei den Listenkandidatinnen gemacht haben, etwas zu aufwendig. Also wir müssten uns vielleicht überlegen, was wir von den 4 gerne hätten und das dann in einem kleineren Kachelformat zum Beispiel zu machen. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, nur ein Foto, Name, dann Wahlkreis XY, einen Satz, der dann so so ein Motto ist oder sowas und dann eben diese kleinen Kontaktknöpfe, Twitter, E-Mail, Facebook, sowas gäbe es zum Beispiel auch. Ist fraglich, ob wir von den Vieren das bekommen, aber bevor wir die ansprechen, ich weiß auch noch nicht wie, sollten wir entscheiden, was wir von denen haben wollen. Ich weiß zumindest, also ich bin ja wegen dem Benno nochmal auf Tour gegangen und da hatte mir der Gunther Neubert bestätigt, dass er die 50 Unterschriften doch zusammengekriegt hat. Und er meinte aber auch, der würde sich an Daniel wenden. Jetzt ist Daniel nicht da, aber ich werde Daniel mal anhauen, ob er dann mittlerweile Infos hat zu den Dürener Kandidaten. Ja, wir bräuchten halt eine Kontaktmöglichkeit, ne? Wäre sinnvoll, ja. Okay, dann haben wir als nächstes Daniel beim Handelsblatt. Yay! Und plötzlich ist da eine Firewall. Mika, das hast du gemacht, ne? Ja, also das dahingeschrieben schon, aber die Paywall habe ich nicht dahin gemacht. Also ich habe ihn tatsächlich auch vorhin noch ohne Paywall gesehen. Ja, das beim zweiten Mal lesen geht die Paywall an. Das kann man umgehen, indem man einen anderen Browser verwendet oder die Kekse einfach nicht akzeptiert. Ah, guter Tipp. Haben wir sonst noch was für Sonstiges? Dann wären wir soweit durch. Wir haben da immer noch unsere Liste Werkzeuge links, die in jedem Protokoll aufgelistet wird. Und 3, 2, 1 hat sich niemand mehr gemeldet. Nächster Termin wäre der 20. August, wieder ein Freitag, wieder 21 Uhr. Und dann schließe ich die Sitzung um 21.49 Uhr. Das Krähennest, das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.